у меня есть на сердце слово такое. Und ich habe auf meinem Herzen so ein Wort für euch. Тема называется «Побочные последствия любви». Das Thema heißt «Die Nebenwirkungen der Liebe». У любви есть побочные последствия. Denn die Liebe hat Nebenwirkungen. Ты хочешь их знать? Willst du die kennen und wissen? Очень важно. Das ist sehr wichtig. У любви есть последствия. Also bei der Liebe gibt es Nebenwirkungen. И не всегда приятные. Und nicht immer angenehme. Да, любовь причиняет боль, между Denn прочим. Denn die Liebe bringt Schmerzen. Если она настоящая. Also wenn es eine echte Liebe ist. Ага, окей. И, ой, как красиво. Oh, wie schön. И у нас серия называется «Zusammen», да, мы говорим? Und, gemeinsam. Gemeinsam. Unsere Predigtserie heißt ja «Gemeinsam». Вместе. Also «Zusammen», и «Gemeinsam». Я говорю сегодня о любви. Und ich rede heute über die Liebe. Also wir unterhalten uns mit Menschen. Ich unterhalte mich mit Menschen. Also ich sehe dieses Defizit oder größtes Bedürfnis der Menschen. Das ist nicht das Geld. Das sind nicht irgendwelche Beziehungen. Потому что отношений может быть много. Denn die Beziehungen können wie viele haben. Недавно разговаривал с одним человеком. Ich habe vor kurzem mit einem Menschen mich unterhalten. Куча отношений. Er hat eine Menge Beziehungen. Но нет любви. Aber es ist keine Liebe dabei. Нет любви. Es gibt keine Liebe. Понимаешь, отношения? Verstehst du? Это не всегда любовь. А Beziehungen bedeuten nicht gleich Liebe. Любовь. Это что-то другое. Liebe ist etwas anderes. И в этом нуждаются все люди. Und das bedürfen alle Menschen. Мужчины, Männer, женщины, sowie auch Frauen, дети, Kinder, родители, Eltern. Да, все нуждается, потому что Бог сотворил тебя. Also alles braucht die Liebe, denn Gott hat dich geschaffen. А Бог есть. Und Gott ist Любовь. Liebe. Понимаешь, если Он сотворил тебя, also wenn er dich geschaffen hat, то в тебе великая потребность иметь. Steckt in dir ein großes Bedürfnis. Nach Liebe. В каждом есть эта потребность. Also jeder hat dieses Bedürfnis. Даже твоя кошка, она этого нуждается. Sogar deine Katze braucht die Liebe. Потому что тоже вот сотворил ее Бог. Denn Gott hat sie auch geschaffen. Stell dir vor. Даже вот какие-то вот живые цветы, они нуждаются. Sogar irgendwelche lebendigen, also echten Blumen brauchen Liebe. Поливай ее с любовью, она вырастет хорошая. Also красивая. Wenn du die mit Liebe gießen wirst, dann wird sie auch schön rauskommen. Будешь поливать и говорить, да что ты тут такая противная делаешь? Wenn du sie so gießen wirst und sagst, was willst du hier, du ekliges Ding? Она засохнет. Dann wird sie vertrocknen. Ну, я не знаю, не пробовал, но говорят. Also, ich weiß es nicht, ich habe es nicht probiert, aber so sprechen die Menschen. И я читаю сегодня Иоанна 13 глава. Und ich lese heute 13, Johannes 13. Да, 23. Давай. Der Vers 23. Прочитаем. Lass uns das mal vorlesen. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Вот так вот говорит здесь Иоанн. So spricht hier der Johannes. Можно потише здесь на сцене монитора. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. И это говорит Und das sagt von sich апостол Иоанн. Der Apostel Johannes. И он четыре раза повторяет это в своем послании. Und er wiederholt das in seinem Brief viermal. Ни в каком другом Евангелии also in keinem anderen Evangelium не говорит ни Матфея, ни Лука, ни Марк, sagt weder Matthäus, noch Lukas, noch Markus, что это ученик, которого любил Иисус. Das ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. Нет такого выражения. Also es gibt so einen Ausdruck bei denen nicht. Но в Евангелии от Иоанна ты четыре раза встречаешь это выражение. Aber im Evangelium von Johannes triffst du viermal darauf. И эта фраза, она с сюрпризом. Und diese Phrase beherbergt eine Überraschung. Там есть откровение. Da steckt eine Offenbarung drin. И мы сегодня поговорим об этом. Und darüber werden wir heute reden. Потому что очень важно знать, кто же этот ученик. Ja, das ist sehr wichtig zu erfahren, wer dieser Jünger doch ist, den Jesus so lieb hatte. Дело в том, что это сам Иоанн. Die Sache ist, dass der Johannes selbst ist. И это меняет все, правда? Und das verändert alles, nicht wahr? И Иоанн сам о себе говорит. Also der Johannes spricht selbst über sich. Это я, ученик. Das bin ich, der которого Jünger, любил Иисус. Denn Jesus am meisten lieb hatte. И, когда я это читал, мне это не очень нравилось. Als ich früher das gelesen habe, war das mir nicht so gut gefallen. Потому что это звучит как самореклама, правда? Denn das hört sich so an, als ob er sich selbst Werbung macht. Правда? Nicht wahr? Ну, кто говорит о себе, вот меня любил Иисус. Also wer spricht über sich? Also Jesus hat mich am meisten lieb gehabt. И вот ты думаешь, ну, может быть, это реально самореклама или это факт? Also und so machst du dir Gedanken, vielleicht ist das diese Selbstreklame oder ist das tatsächlich so ist? И когда ты читаешь, он возлежал у груди Иисуса. Und wenn du hier liest, dass er an der Brust von Jesus Christus lag. То есть он был таким, он прям прилипал к Иисусу. Also er war so, er klebte förmlich an Jesus. Он не лежал на его груди, но у груди, то есть рядом с ним. Also er lag nicht an seiner Brust, sondern neben seiner Brust, neben ihm. В то время они не сидели за столом, а лежали. Also zu damaligen Zeit haben sie nicht am Tisch gesessen, sondern sie lagen beim Essen. Иоанн всегда хотел быть рядом с Иисусом. Und Johannes wollte immer neben Jesus sitzen. Also so nah wie möglich. Другие ученики уже знали, что это место забито уже все. Und die anderen Jünger haben gewusst, dieser Platz ist reserviert. Это этот Иоанн, он всегда там. Also dieser Johannes ist immer dort. И они там подальше уже ложились. Und die haben schon dort ein bisschen weiter weg sich hingelegt. Если что-то хотели узнать, они передавали Иоанну. Иоанн, спроси его. Und wenn sie etwas erfahren wollten, dann haben sie das dem Johannes zugeflüstert, du frag mal den Jesus. Потому что он был ближе всех к нему. Denn er war am nächsten zu ihm. И вы знаете, что он и по факту был ближе всех к Иисусу. Und wisst ihr auch, nach der Tatsache nach, war er auch am nächsten zu Jesus. Потому что никто так не познал любви, вообще понятия любви, как Иоанн. Denn keiner hat so das Verständnis oder den Begriff Liebe so erkannt wie Johannes. Когда ты читаешь его послания, wenn du seine Botschaft liest, три послания, also drei Botschaften, also drei Briefe, это послания о любви. Das sind die Botschaften über Liebe. Никто так не обрисовал, не раскрыл любовь. Божию, also kein, er hat wie kein anderer so die Liebe Gottes so beschrieben. Он так понял любовь, природу любви, что он не мог об этом молчать. Он везде и всюду говорил о любви. Er hat das Wesen der Liebe so dermaßen verstanden, dass er nicht mehr schweigen konnte und hat das überall erzählt. И значит, его любил Иисус. Und das bedeutet, dass Jesus ihn tatsächlich geliebt hat. Иначе бы он не понял вообще это. Ansonsten hätte das überhaupt nicht begriffen. И значит, он также любил Иисуса. Und das bedeutet, dass auch er Jesus geliebt hat. И он был абсолютно уверен в том, что Христос любит меня. Und er war absolut überzeugt, dass Christus mich liebt. И вот это меняет все. Und das verändert alles. Вот это уже нравится. Und das gefällt schon. Потому что он говорит, он любит меня. Denn er sagte, er liebt mich. Я знаю это. Ich weiß es. Я не стесняюсь этого. Und ich schäme mich nicht, das zu sagen. Я буду говорить это всем. Ich werde das allen erzählen. Иисус любит меня. Jesus liebt mich. Я ученик, которого любил Иисус. Ich bin der Jünger, den Jesus am meisten lieb hatte. Это его хвала. Das ist sein Lobpreis. Он хвастается своей любовью. Also er gibt an mit seiner Liebe. Той любовью, которую любил его Иисус. Also mit der Liebe, mit der Jesus ihn geliebt hat. Я хочу понять, что же это за ученик. Ich will das begreifen, was das für ein Jünger war. Потому что у Иисуса с ним были все-таки особенные отношения. Denn er hat mit Jesus doch besondere Beziehung gehabt. Когда ты подумаешь, wenn du darüber nachdenkst, последний, кому говорил Иисус, der Letzte, zu dem Jesus gesprochen hat, из учеников, von einem Jünger her, на кресте, am Kreuz, это был Иоанн, war der Johannes. Все остальные, они уже разбежались. Alle anderen sind schon auseinander gerannt oder weggerannt. Иоанн стоял. Nur der Johannes blieb übrig am Kreuz. И Мария стояла. Und Maria war da. И знаешь, кому доверил Иисус Марию? Und weißt du, wem Jesus die Maria anvertraut hat? Свою маму. Also seine Mama? Иоанну. Dem Johannes. Он ему доверил ее. Er hat ihm sie anvertraut. Он говорит, вот матерь твоя. Er hat gesagt, das ist deine Mutter. То есть он поручает ему ответственность за свою мать. Also er gibt ihm die Verantwortung über seine Mutter. Говорит, ты должен заботиться о ней. Er sagt, du sollst dich um sie kümmern. А Мария говорит, вот твой сын. Und der Maria sagt, das ist dein Sohn. Ты поняла, Мария? Hast du verstanden, Maria? Это теперь твой сын. Jetzt ist das dein Sohn. И история говорит, что они жили вместе. Und die Geschichte sagt uns, dass sie zusammen gewohnt haben. До смерти Марии. Also bis zum Tod der Maria. Иоанн заботился о Марии. Der Johannes hat sich gekümmert um die Maria. Они жили в Эфесе. Die haben im Ephes gewohnt. Ты была в Эфесе, да? Ich war in Ephes, ja. Лена была с ним вместе. Also, wir waren zusammen in Ephes. Можно еще тише здесь чуть-чуть монитор. Ага, и там есть гроб Марии. Und da gibt es ein Grab von der Maria. Ты можешь поехать в Турцию увидеть это. Also du kannst nach Türkei fahren und dort das sehen. Иоанн был пастором в Эфесе. Denn Johannes war der Pastor in Ephes. А Мария была членом церкви в этой церкви. Und die Maria war der Mitglied der damaligen Gemeinde. И они жили вместе. Und sie haben zusammen gewohnt. И я был в доме, где, ну там остаток просто стоит, фундамент, где они жили. Und ich war in diesem Haus, wo sie gewohnt haben, also von dem, was da übrig geblieben ist. Там сегодня тебе показывают. вот здесь жили Мария и Иоанн. Also dort steht auch ein Schild, dass dort Maria und Johannes gelebt haben. Смотри, Иисус поручает Иоанну свою маму. Schau hier, der Jesus vertraut seine Mutter dem Johannes an. У него особые отношения. Er hat eine besondere Beziehung zu ihm. И только один единственный ученик умер своей естественной смертью. Nur ein einziger Jünger hat ist natürlichen Todes gestorben. Только один. Nur der einzige Jünger. Это был я. Das war der Johannes. Который умер около 90 лет ему было. Der mit ungefähr 90 gestorben ist. На острове Патмос. Auf der Insel Patmos. Он видел видения, которые никто не видел. Er hat Visionen gesehen, die keiner gesehen hat. И ты читаешь Откровение, книгу Откровения. Und du liest ja auch das Buch der Offenbarung. О, там только так много всего. Da ist so viel niedergeschrieben. И там Иисус является ему. Und dort zeigt sich Jesus ihm. Сам. Also Jesus selbst kommt zu, zeigt sich ihm. И вот это интересно. Und das ist sehr interessant. То есть вот эта фраза оправданная, которую он говорит, это ученик, я ученик, которого любил Иисус. Und diese Phrase, die ist gerechtfertigt, wo er sagt, das ist der Jünger, den Jesus am meisten geliebt hat. Это по факту. Das ist nach den Tatsachen so. И вот читаем Откровение, давай посмотрим Откровение 5:4. Und so lesen wir in Offenbarung 5:4. Lass uns das mal lesen. Вот этот один стих, он открыл мне сердце Иоанна. Also dieser einzige Vers hat mir das Herz von Johannes offenbart. Schau hier, wie es dort steht. Hier ist die Rede über ein Buch, das niemand öffnen konnte. Und ich weinte aber sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Посмотри, Иоанн плачет. Schau her, der Johannes weint hier. Он плачет. Also er weint hier. Недавно я говорил с людьми. Vor kurzem habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten. Okay, мы сидели, разговаривали. Wir saßen da und haben miteinander gesprochen. Я просто пожалел этого человека. Und ich habe einfach diesen Menschen bemitleidet. У него было сложное детство. Er hat eine sehr schwierige Kindheit gehabt. Я смотрю, глаза наполнились слезами. Und ich sehe, dass seine Augen voller Tränen sind. Okay, люди плачут. Die Menschen weinen. Недавно один артист стоял на сцене. Vor kurzem stand ein Akteur auf der Bühne. Ага, и люди Schauspieler. Хлопали ему. Und die Menschen haben applaudiert. А он стоит и плачет. Aber er steht da und weint. Там 5 минут стоял, просто слезы текли. Der stand einfach 5 Minuten da und hat geweint. Люди плачут по разным причинам. Die Menschen weinen aus verschiedenen Gründen. Миллионы людей по всему миру плачут. Also Millionen von Menschen auf der ganzen Welt weinen. Потому что кто-то их обидел. Weil sie jemand beleidigt hat. Что-то кто-то сказал не то. Oder jemand hat ihnen etwas Falsches gesagt. И он плачет о себе. Und er weint um sich. Или что-то ему не дали. Oder er hat was nicht bekommen. И мы плачем. Und wir weinen. С детства плачем. Also wir weinen seit unserer Kindheit. И взрослые плачем. Auch die Erwachsenen weinen. Но здесь разница. Aber hier gibt es einen Unterschied. Плачет человек о себе. Ob der Mensch über sich selbst weint. Или он плачет о другом. Oder ob er über einen anderen weint. Огромная разница. Das ist ein Riesenunterschied. Когда мы плачем о себе. Weißt du, wenn wir um uns weinen. Эй, Иисус обычно туда не приходит. Gewöhnlich kommt Jesus nicht dahin. Если только мы плачем о своих грехах. Wenn wir nur um unsere Sünden willen weinen. Тогда он приходит. Dann kommt er. Но если мы плачем о каких-то обидах своих. Aber wenn wir über irgendwelche Beleidigungen weinen. Эй, это не произойдет. Das wird dann nicht geschehen. И не происходит исцеления. Und es geschieht auch keine Heilung. А о чем же плачет Иоанн? Also um was weint hier Johannes? Он плачет о другом. Also er weint um jemand anderen. Он плачет, что не нашлось достойного. Also er weint, dass es kein Würdiger da war. Смотри, weil niemand für würdig befunden wurde. Он говорит, я плачу о том, что нету никого, кто бы это сделать мог. Also ich weine nur darüber, weil es niemand da ist, der das machen könnte. Неужели нет такого? Gibt es denn wirklich keinen? И он плачет. Und so weint er und weint er. И не просто плачет, он много плачет, написано здесь. Und er weint nicht, sondern er weint viel und sehr. У него разочарование, что нету никого. Er hat eine Enttäuschung in sich, dass es niemand da ist, der das machen kann. Который был бы достоин. Der würdig wäre. И вот он здесь такой разочарованный, потому что Бог разочарованный. Er ist hier so dermaßen enttäuscht, weil Gott enttäuscht ist. Смотри, я плачу, потому что Бог тоже он плачет. Schau her, er weint, weil Gott auch weint. Потом приходит кто-то и говорит: нет, есть, есть достойный. Und dann kommt jemand und sagt: nein, nein, es gibt jemand, der würdig ist. И Иисус приходит и утешает его. Und Jesus kommt zu ihm und tröstet ihn. Смотри, как, когда Иисус плакал, о чем он плакал? So here, wo Jesus geweint hat, was hat geweint? Когда Иисус плакал? Also wo Jesus geweint hat? Он никогда не плакал о себе. Er hat niemals sich geweint. Niemals. Никогда он не плакал о себе. Er hat niemals sich geweint. Он плачет о Иерусалиме, мы читаем. Also wir lesen, dass über Jerusalem weint. Он плачет на похоронах у Лазаря. Weint bei der Beerdigung von Lazarus. И люди стоят там. Und die Menschen stehen dort. И они тоже плачут. Und die weinen auch. Но там были профессиональные плакальщицы. Aber dort waren professionelle Weinerinnen. Кто-то, может быть, знает таких вот. Vielleicht kennt jemand solche. Я видел таких. Also ich habe schon solche gesehen. Их заказываешь, платишь деньги. Also du bestellst sie, du zahlst ihnen Geld. И они приходят, начинают плакать. Und sie kommen und fangen an zu weinen. И вот там люди собрались, и они все плакали. Und da haben sich die Menschen versammelt und haben angefangen alle zu weinen. Но они просто кричали. Aber sie haben einfach nur angefangen zu schreien. Они орали. Sie haben einfach geschrien. Это был их плач. Das war ihr Weinen. Но Иисус стоял. Aber Jesus stand auch da. И у него текли слезы. Und bei ihm kullerten die Tränen runter. Написано. So steht es geschrieben. Он прослезился. Es steht geschrieben, dass ihm die Tränen runterliefen. И все смотрели на него. Und alle schauten ihn an. И они говорили. Und die sagten. Смотри, как он любил его. Schau her, wie er ihn geliebt hat. То есть люди понимают. Also die Menschen verstehen. Что если слезы текут. Wenn die Tränen runterlaufen. То это уже любовь. Dann bedeutet das schon die Liebe. Это не просто плохо. Das ist nicht nur einfach so, dass es irgendwie jemandem schlecht geht. Я говорю, смотри, как он любил его. Sondern schau her, wie er ihn geliebt hat. И написано, что Иисус любил Лазаря. Und es steht auch geschrieben, dass Jesus Lazarus geliebt hat. Марию и Марф. Also Martha und Maria. Эту семью. Der hat diese Familie lieb gehabt. И слезы Иисуса, они были о других людях. Und die Tränen von Jesus waren immer über andere Menschen. Однажды он шел с учениками. Er ging eines Tages mal mit seinen Jüngern. И шла процессия похоронная. Und es ging eine so eine Beerdigungsprozession. Мама хоронила своего сына. Also die Mutter hat ihren Sohn beerdigt. И она плакала. Und sie weinte. Мама всегда реально плачет. Also die Mütter, die tun immer in echt weinen. Иисус останавливает их. Und Jesus stoppt sie. Говорит матери: не плачь. Und sagt zu der Mutter: weine nicht. Вот это Иисус говорит каждому, кто плачет о других. Das sagt Jesus zu allen Menschen, die über andere weinen. Когда мать плачет о сыне. Wenn Mutter über ihren Sohn weint. Родители о детях. Wenn die Eltern über ihre Kinder weinen. Дети о родителях. Oder Kinder über ihre Eltern weinen. Брат за брата. Oder Bruder für Bruder. За сестру. Oder Schwester für Schwester. Иисус приходит туда. Jesus kommt dahin. И он говорит: не плачь. Und sagt: hör auf zu weinen. Смотри, Иисус не может оставаться равнодушным к таким слезам. Schau her, Jesus kann nicht gleichgültig bleiben zu solchen Tränen. Deswegen meine Frage: über wen weinst du heute? Wann hast du das letzte Mal geweint? Und über was? Und über wen? Das ist eine wichtige Frage. Also, wer tut dir heute leid? Kannst du Sünder beweinen? Можешь ли ты оплакивать кого-то вот из твоих ближних, кто реально сегодня пропащий? Ну, он вот грешник, он даже Kannst не знает. Du jemanden heute beweinen, der aus deiner Familie ist, der tatsächlich richtig verloren ist? Оплакивать вот определенную нужду, духовную нужду, которая есть. Oder eine bestimmte Not zu beweinen. Я плачу. Ich weine? Я плачу. Also ich weine. Я плачу довольно часто. Also ich weine so, sogar nee. Sehr wohl, oft. Наверное, старше становлюсь. Wahrscheinlich werde ich älter. Sentimentalно. Und werde sentimental. Не знаю. Keine Ahnung. Но когда я дома это делаю, не на сцене. Also das mache ich natürlich zu Hause, nicht auf der Bühne. И ты хочешь вот скорбеть, ты плачешь о ком-то. Also du möchtest trauern, du möchtest jemanden beweinen, ты für ihn weinen. О ситуации духовной. Also du weinst über eine geistliche Situation. Я думаю, что когда ты любишь, ты будешь плакать. Ich denke, wenn du liebst, dann wirst du weinen. Это так. Das ist so. И это первое побочное последствие любви. Und das ist die erste Nebenwirkung der Liebe. Слезы. Die Tränen. Побочное последствие. Das ist eine Nebenwirkung. И когда Иоанн и Иисус они были вместе, они понимали друг друга. Und wo Johannes mit Jesus zusammen waren, sie haben einander verstanden. Сердце. Also mit Herzen. Jan тоже не догонял Иисуса. Он не понимал, что говорил Иисус. Also Jesus, beziehungsweise Johannes hat auch nicht immer alles verstanden, was Jesus gesagt hat. Но он понимал его сердце. Aber er hat sein Herz verstanden. Это касалось его чувств. Das hat seine Gefühle betroffen. Дорогие, мы должны не только головой понять, а это должно коснуться наших чувств. Meine Lieben, wir sollten das nicht nur mit unserem Kopf begreifen, sondern das soll unsere Gefühle, unser Herz betreffen. И пока твои чувства не синхронизируется с чувствами Бога. Und solange deine Gefühle sich nicht mit Gefühlen Gottes synchronisieren, ты не узнаешь, что такое любовь Божия. Wirst du nicht erfahren, was Gottes Liebe bedeutet. И вот наше сердце, also unser Herz, должно пойти в унисон с Богом. Muss in Gleichschritt mit Gott sein im Herzen sein. И не просто вот не просто вот говорить, да, Иисус хороший, да, классно. Все. Nicht nur einfach sagen, ja, Jesus ist gut, ja, Jesus ist okay. А пережить, а что он чувствует? Sondern einfach erleben, was fühlt Jesus. Ты знаешь, кому первому явился Иисус после воскресения? Weißt du, wem Jesus nach seiner Auferstehung als erstes erschienen ist? Первый человек. Also der erste Mensch, которому Иисус явился после воскресения. Dem Jesus nach seiner Auferstehung gezeigt hat. Это о чем-то говорит. Also das spricht von etwas. Представляешь, Иисус на небесах был. Also stell dir vor, Jesus war im Himmel. Тут куча людей внизу его ждет. Und eine Menge von Menschen wartet auf ihn unten. Но он только одному является первому. Aber er zeigt sich nur einem Menschen. Сперва, dem потом, ersten, also потом zuerst. Но вот первое, оно говорит о чем-то. Also, aber als erstes sagt schon was. Кому? Also wem hat er sich gezeigt? Человеку. Einem Menschen. Который плакал. Der geweint hat. О нем. Über ihn. Это была Мария. Das war die Maria. Женщина, да. Das war eine Frau. Неважно, женщина, мужчина. Если Петр плакал, Иисус бы пошел бы к Петру. Es ist unwichtig, ob das Frau oder Mann ist. Wenn Petrus geweint hätte, dann wäre Jesus zu ihm gekommen. Но Петр в это время спал. Aber Petrus hat während dieser Zeit geschlafen. К сожалению. Leider. А Мария их будила и говорила: пойдем. Она, aber говорит, Maria hat sich versucht zu wecken. Komm mit. Отвали, мы хотим спать. Lass uns doch in Ruhe, wir wollen schlafen. Okay. А Мария не могла спать. Aber Maria konnte nicht schlafen. И она стояла у гроба. Und sie stand vor dem Grab. И мы читаем, она стояла у гроба и... Wir lesen das, sie stand am Grab und weinte. А чего ты плачешь? Wieso weinst du? Можно было написать, она стояла у гроба и думала. Man hätte so schreiben können, die stand am Grab und hat nachgedacht. Нет. Nein. Можно было сказать, Мария стояла у гроба и молилась. Man hätte so sagen können, sie stand am Grab und hat gebetet. Нет. Nein. Знаешь, что твои слезы говорят больше, чем твоя молитва? Weißt du, dein Weinen spricht viel mehr aus als dein Gebet. Nein, тебе не надо много молиться, если у тебя хотя бы три слезы упало, Бог уже все понял. Weißt du, du musst nicht lange beten, wenn nur drei Tropfen runtergefallen sind, dann versteht das Gott schon. Пол слезы свалилось, все, Господь also, тебя уже eine halbe понял. Träne ist runtergekullert, dann hat Gott dich schon verstanden. И Мария стояла у гроба. Und so stand Maria am Grab. И она не спрашивала о чем-то. Sie Бога. Hat keine Fragen gestellt. Она просто стояла и плакала. Sie stand einfach nur so da und hat geweint. И первый, кому является Иисус, это была она. Und der erste Mensch, dem Jesus erschienen ist, war die Maria. Иисус приходит туда, когда мы плачем. Jesus kommt dann, wenn wir weinen. О нем. Über ihn. Когда мы плачем о других. Wenn wir über andere weinen. Он приходит. Dann туда. Kommt er. Dann kommt er dahin. Он приходит туда. Dann kommt er dahin. Недавно я поклонялся. А vor kurzem habe ich Gott angebetet. Дома просто стоял, молился. Zu Hause habe einfach gebetet. И я плакал. Und ich habe geweint. Просто плакал. Ich habe einfach nur geweint. И Дух Святой пришел. Der Heilige Geist kam. Потом я сидел. Dann habe ich mich hingesetzt. Другой день. Am anderen Tag. Просто сидел. Ich saß einfach nur da. И думал об одном человеке. Und habe über einen Menschen nachgedacht. Чужой человек. Ein fremder Mensch. Для меня чужой. Also für mich ein fremder Mensch. Но я его знаю. Aber ich kenne ihn. Я вдруг стал плакать. Und plötzlich fing ich an zu weinen. Зачем я плачу? Ich denke mir, warum weine ich jetzt? Мне тяжело было за него. Also es war schwer am Herzen wegen diesem Menschen я bei mir. Слышал, я слышал его долгое время, судьбу его слышал. Also ich habe lange Zeit sein Schicksal angehört. Я сидел, я просто не мог думать, Боже, зачем я плачу? Und ich saß da und habe dann gefragt, Gott, wieso weine ich hier? Просто не мог. Ich konnte nicht anders. И Бог приходит. Und Gott kommt. Однажды я молился, это было еще в детстве. Und wo ich klein war, habe ich gebetet. Я просто стоял на коленях. Ich stand da auf meinen Knien. И молился за своих двух братьев. Und habe für meine zwei Brüder gebetet. Они тогда были еще без Бога. Die waren damals noch ohne Gott. Они творили всякие глупости. Die haben viel Unsinn gemacht. Und meine Mutter und mein Vater haben sich sehr viele Sorgen für sie gemacht. Und ich, stand, ich ging auf die Knie und habe angefangen für sie zu beten. Also am Abend. Und bei mir liefen die Tränen runter. Und plötzlich kommt der Heilige Geist. Der ist auf mich einfach runtergestürzt. Weißt du, manchmal passiert sowas, er hat mich einfach überfallen. Weißt du, das war so eine starke Liebe. Ich konnte einfach nicht anders, ich habe angefangen, Zungensprachen zu beten. Das war der Tag, wo Gott mich mit dem Heiligen Geist getauft hat. Verstehst du, in diesem Moment hat er mich bemerkt. Und die Taufe mit dem Heiligen Geist kam auf mich. Und die Kraft des Heiligen Geistes kam auf mich. Er hat mich in diesem Moment lieb gewonnen. Потому что я плакала другие. Weil ich über andere geweint habe. Знаешь, что в этом есть счастье? Weißt du, in dem steckt Glück. Ты можешь сказать, ну он же плачет, человек плачет. Du kannst sagen, ja, der Mensch weint doch. Вот какое же счастье, он плачет. Also was für ein Glück, wenn er weint. В этом и есть счастье. Darin ist aber Glück. Что ты можешь плакать о каком-то другом человеке. Dass du über jemand anderen fähig bist zu weinen. Это есть богатство. Das ist das Reichtum. Это эмоциональное счастье. Das ist ein эмоциональное Glück. Переживать за кого-то другого. Um jemanden sich Sorgen zu machen, sich это zu kümmern. Счастье. Das ist Glück. Amen. Amen. Amen. Amen. Величайшее счастье. Das ist ein Riesenglück. Ты любишь, значит, ты счастлив. Du liebst, dann bist du glücklich. И когда ты способен плакать о другом, ты любишь. Und wenn du fähig bist, über einen anderen zu weinen, dann liebst du auch. Amen. Amen. Пойми это простую истину. Also versteh diese einfache Wahrheit. Любовь имеет побочные последствия. Also Liebe hat Nebenwirkungen. Слезы. Tränen. Она причиняет боль. Das bringt Schmerzen. Но она делает, именно это делает тебя счастливым. Aber genau das macht dich ja glücklich. Amen. Amen. Знаете, сегодня пропагандируется независимость. Wisst ihr, heute wird überall die Unabhängigkeit propagiert. Да, вот будь независимой. Also sei unabhängig. Живи сам по себе, вот тогда also, у тебя классно. Lebe wie du willst, dann wird dir bei dir alles gut sein. Но Писание провозглашает абсолютно обратную вещь. Aber die Schrift verkündet ganz was anderes, eine umgekehrte Sache. Возлюби ближнего твоего. Liebe deinen Nächsten. Как самого себя. Wie dich selbst. А это означает. Und das bedeutet. Я переживаю за ближнего also, своего. Also ich mache mir Sorgen für meinen Nächsten. Если ты кого-то любишь. Also wenn du jemand liebst. Ты будешь зависим от него. Dann wirst du abhängig von ihm. Эмоционально. Also emotional. Иначе не может быть. Ansonsten kann es, ist es keine Liebe. Иначе это фарс, а не любовь. Dann ist das nur bloß ein aufgesetzte Miene, aber sonst keine Liebe. Если ты любишь Бога, und wenn du Gott liebst, ты зависишь от Бога. Dann hängst du von Gott ab. Правда? Nicht wahr? Если Бог любит тебя, wenn Gott dich liebt, он зависит от тебя. Dann hängt er von dir ab. Wow. Wow. Знаешь, Бог зависит от меня. Also stell dir vor, Gott ist abhängig von mir. Мне плохо, ему плохо. Also mir geht schlecht, ihm geht schlecht. Wow. Wow. Сильная мысль, правда? Ein starker Gedanke, nicht wahr? Если ему плохо, also wenn es ihm schlecht geht, то я уже тоже не могу радоваться. Dann kann ich mich auch nicht mehr freuen. Если Иисус плачет, wenn Jesus weint, я не могу кричать Аллилуйя, Аллилуйя. Dann kann ich nicht schreien Halleluja, Halleluja. Ты приходишь и ты начинаешь с ним плакать. Du kommst und dann fängst du an, mit ihm gemeinsam zu weinen. Если ты любишь своего мужа, wenn du deinen Ehemann liebst, ты будешь зависим от него. Dann wirst du von ihm abhängig sein. Amen. Amen. Если ты любишь свою жену, wenn du deine Ehefrau liebst, зависим от нее. Dann bist du von ihr abhängig. Когда мы любим своих детей, wenn wir unsere Kinder lieben, мы зависим от своих детей. Dann sind wir abhängig von unseren Kindern. Понимаем? Versteht ihr mich? Любовь ставит в зависимость. Also die Liebe stellt uns in eine Abhängigkeit. И это второе побочное последствие Und любви. Das ist die zweite Nebenwirkung der Liebe. Abhängigkeit. Abhängigkeit. Зависимость. Abhängigkeit. И независимость говорит об отсутствии любви. Und Unabhängigkeit spricht von dem Fehlen der Liebe. Когда люди живут вместе, wenn dann die Menschen zusammenleben, спят в одной постели, sie schlafen in einem Bett, но в остальном они независимы друг от друга. Aber im Rest sind sie unabhängig voneinander. У них конты раздельные. Sie haben verschiedene Konto. У них Kontos. Все финансовая, личная жизнь там. Also sie haben ihr persönliches Leben, ihr finanzielles Leben, die haben das alles geteilt, dass jeder seins hat. Это не любовь. Das ist keine Liebe. Если мы любим общество, в котором мы живем, also wenn wir die Gesellschaft lieben, in der wir leben, мы зависим от общества, dann hängen wir von dieser Gesellschaft ab. И мир культивирует эгоизм. Und die Welt kultiviert das, diesen Egoismus. И любой грех, он эгоистичен сам в себе. Und jede Sünde ist an sich selbst egoistisch. И люди не хотят быть зависимыми. Und die Menschen wollen nicht abhängig. Не хотят быть зависимыми. Und die Menschen wollen nicht abhängig sein. И поэтому они не познают настоящую любовь. Und deswegen erkennen sie keine echte Liebe. Не познают настоящую любовь. Sie erkennen keine echte Liebe. У них есть секс, но нет любви. Sie haben Sex, aber sie haben keine Liebe. У них есть какие-то отношения, но нет любви. Sie haben irgendwelche Beziehungen untereinander, aber sie haben keine Liebe. Фантики есть. Sie haben diese schöne Verpackung. Но зависимость где? Aber wo ist dann die Abhängigkeit? А если нет зависимости? Und wenn es keine Abhängigkeit gibt, dann liebst du nicht. Wenn du liebst, dann kannst du unter diesen Menschen nicht leben. Nicht leben. Ja, nicht wahr? Правда? Nicht wahr? Когда ты не можешь жить, ты можешь, ты хочешь быть рядом. Wenn du ohne diesen Menschen nicht leben kannst, du möchtest immer bei ihm da sein, also in der Nähe von ihm. Ты некоторое время не живешь с ним рядом, тебе хочется быть рядом. Und wenn du eine bestimmte Zeit mit ihm nicht zusammen lebst, dann möchtest du ihn bei dir haben. Ты хочешь слышать его голос. Du willst seine Stimme hören. Хочешь как-то хоть там по телефону позвонить, но du möchtest wenigstens telefonieren, Hauptsache du hörst die Stimme. И ты любишь, ты зависим. Und du liebst und du bist abhängig. Можешь ли ты прожить без любимого человека? Kannst du ohne einen geliebten Menschen leben? Если говоришь да, ты не любишь. Wenn du sagst ja, dann liebst du nicht. Amen. Amen. Amen. Amen. Люди говорят, даже вот мужья с женами иногда ссорятся и говорят, я без тебя обойдусь. Die Menschen sagen so, wenn sie miteinander streiten, zum Beispiel ein Ehepaar, und sie sagt, ich komme, die sagen zueinander, wie komm, ich komme ohne dich auch zurecht. Коронная фраза у всех ссорящихся мужей. Also so eine Phrase, die jeder mal zueinander schmeißt. Пошла ты в баню. Also, geh du auf den Mond. Я без тебя обойдусь. Ich werde auch ohne dich auskommen. Не обойдешься. Nein, wirst du nicht. Amen. Amen. Если любишь, не обойдешься. Also, wenn du liebst, dann kommst du ohne sie oder ihn nicht aus. Ну, на пару часов обойдешься, а потом. Also, vielleicht für ein paar Stunden. Amen. Amen. И так вот всегда нормальная любовь делает. Und so funktioniert normale Liebe. Хотя жене иногда хочется быть независимой от мужа. Obwohl manchmal eine Ehefrau unabhängig sein möchte von ihrem Ehemann. Мужу хочется независимой быть от жены. Und der Ehemann möchte manchmal unabhängig von seiner Ehefrau sein. Но любовь, природа любви не позволяет нам быть независимыми. Aber der Wesen der Liebe, die Natur der Liebe, das lässt das gar nicht zu. Поэтому Библия говорит, возлюби ближнего своего. Deswegen sagt uns die Bibel, liebe deinen Nächsten. Как самого себя. Wie dich selbst. Как самого себя. Wie dich selbst. Amen. Amen. Независимые они несчастные. Also unabhängige Menschen sind unglückliche Menschen. Посмотри на бездомных собак. Schau mal die Obdachlosen oder streunende Hunde. Streunende Hunde. Посмотри на их глаза. Also schau mal ihre Augen mal genau an. Нету более несчастных глаз. Also es gibt keine unglücklichsten Augen они als бei diesen Hunden. Они ищут хозяина. Also sie suchen nach einem Herrchen. Хоть кто-то. Wenigstens jemanden. Они независимые. Sie sind unabhängig. Они ж такие вот гуляют, где хотят. Also sie streunen da, wo sie wollen. Но они самые несчастные. Aber sie sind die unglücklichsten. Независимость делает несчастным. Unabhängigkeit macht unglücklich. Зависимость. Und Abhängigkeit, это побочное последствие любви. Das ist die Nebenwirkung der Liebe. Но она приносит уют, комфорт. Aber sie bringt dir wohnliche Geborgenheit, sie bringt dir Liebe. Слезы приносит. Weinen, Tränen. Эти слезы делают тебя счастливым. Aber diese Tränen machen dich glücklich. Переживания. Es bringt dir Sorgen. Боль приносит. Schmerz. Да. Ja. Но это делает тебя счастливым. Aber das macht dich glücklich. А независимость, ни за кого не надо переживать. Und Unabhängigkeit bedeutet, ich muss mir für niemanden Sorgen machen. Но это приносит отсутствие. Aber das bringt das Fehlen. Кого-то в твоей жизни. Das Fehlen von jemand in deinem Leben. Одиночество. Einsamkeit. Холод. Und die Kälte. Любовь. Die Liebe. Делает счастливым. Macht dich glücklich. Но и делает тебя зависимым. Aber macht dich dafür abhängig. Приносит слезы. Und bringt dir Tränen. Горе. определенное. Manchmal Unglück oder Leid, beziehungsweise Leid, Trauer. Я бы еще рассказал вам кое-что, но ich würde euch noch mehr erzählen. Любовь приносит еще кое-какие вещи. Может быть, в следующий раз поговорим. Also die Liebe bringt noch ein paar Dinge mit sich, aber wir werden es vielleicht nächstes Mal besprechen, ein anderes Mal. Мы нуждаемся друг в друге. Aber wir brauchen einander. Вот это главная моя мысль. Also das ist mein wichtigster Gedanke. Мы нуждаемся друг в друге. Wir brauchen einander. Человек нуждается в человеке. Also Mensch braucht einen Menschen. Не говори только: «О, Бог, Бог меня интересует, только Господь Бог». Sag bitte nicht: «О, Herr, mich interessiert nur der Herr Gott». Не. Nein, nein. Человек нужен человеку. Mensch braucht einen Menschen. Больше, чем кислород и витамины, тебе нужен человек. Also mehr als Sauerstoff und Vitamine brauchst du einen Menschen. Люди нуждаются в людях. Also die Menschen brauchen einander. Если ты хочешь, чтобы кто-то тебя осчастливил, wenn du möchtest, dass jemand dich glücklich macht, осчастлив другого. Dann mach einen anderen glücklich. Недавно я был в одной вилле. Ich war vor kurzem in einer Villa. Просто меня в гости пригласили. Man hat mich einfach eingeladen. Миллионеры. Миллионеры. У него вилла там, вилла там. Der hat dort eine Villa, dort eine Villa. И они живут вдвоем. Und sie leben zu zweit. Заборы. Die haben große Zäune. Там соседи есть, но. Da gibt es Nachbarn. Никто не знает, кто как там живет. Aber keiner kennt einander, wie sie so leben. Все закрыто. Also alles ist abgeschottet. Это интересно, что чем богаче человек, тем одиноч, становится более одиноким он. Es ist interessant, je reicher der Mensch ist, desto einsamer wird er. Он не хочет, чтобы ему завидовали, он поднимает забор. Er will nicht, dass man ihn beneidet, also stellt er große Zäune auf. И он уже не пытается даже дружить с кем-то. Und er versucht nicht einmal mit jemand eine Freundschaft aufzubauen. Он уже замкнулся в себе. Er hat sich schon eingeschlossen in sich selbst. Хорошо, если есть жена хотя бы. Es ist gut, wenn er wenigstens eine Ehefrau hat. Уже хорошо. Das ist schon gut. А друзей нет. Aber keine Freunde. Ба, фу. Бя. Неинтересно. Uninteressant. Неинтересно. Uninteressant. Мы сейчас будем делать причастие. Wir kommen jetzt zum Abendmahl. И причастие — это часть. Мы становимся частью. Und das Abendmahl ist ein Teil, ein Anteil. Чего-то большого. Wir sind ein Teil von etwas Größerem. Ты становишься частью. Du wirst zu einem Teil. Мы вместе. Wir sind gemeinsam. И вот Бог, Он говорит: делай причастие. Und so sagt uns Gott, wir sollen am Abendmahl teilnehmen. Хочешь иметь жизнь? Участвуй. Willst du das Leben haben? Dann nehme teil. Становись частью. Dann werde ein Teil davon. Не только я и Иисус, я и Иисус, я и Иисус. Nicht nur ich und Jesus, ich und Jesus. Не. Он говорит: вместе. Nein, er sagt gemeinsam. Вместе. Er sagt gemeinsam. Вы вместе, мое тело. Ihr seid gemeinsam mein Leib. Мое тело. Ihr seid mein Leib. Вы часть этого тела. Ihr seid ein Teil von diesem Leib. И когда ученики его спрашивают: как нам молиться? Und wo die Jünger ihn gefragt haben, wie sollen wir beten? Как нам молиться, Иисус? Also wie sollen wir beten, Jesus? Он отвечает. Er sagt zu ihnen. Молитесь же так. Betet so. Отче наш. Vater unser. Unser. Unser. Он не сказал: молись так, отец мой. Er hat nicht gesagt, bitte so, mein Vater. Не. Nein, nein. Он говорит: молитесь же так, отче наш. Also betet so, Vater unser. Знаешь, что слово «мы» важнее, чем слово «я». Weißt du, das Wort «wir» ist wichtiger als das Wort «ich». Хотя с детства люди, они любят «я, я, я, я». Obwohl я, я, я. Ab der Kindheit auf wollen die lieben ja, die Menschen «ich». Ja, ja. Also ich, ich, ich, ich, ich, meins. Aha. Und mir. А Иисус говорит: мы. Aber Jesus sagt, nein, wir. Наше. Es ist unsers. Вместе. Gemeinsam. Gemeinsam. Wir закроем свои глаза. Lass uns unsere Augen schließen. Я верю, что сейчас любовь Божия. Ich glaube, dass jetzt die Liebe Gottes, она здесь. Dass sie hier ist. Любовь Божия. Die Liebe Gottes. Она освежает тебя изнутри. Sie erfrischt sich, erfrischt dich von innen heraus. Иисус здесь. Jesus ist hier. Если твой источник любви высыхает, wenn deine Quelle der Liebe langsam vertrocknet, ты уже забыл, когда последний раз плакал о ком-то. Du hast schon vergessen, dass du, wann du das letzte Mal über jemanden geweint hast. Когда ты последний раз переживал за кого-то. Wo du das letzte Mal um jemanden dich Sorgen gemacht hast. Не мог спать ночью за кого-то. Wo du wegen jemand die Nacht nicht schlafen konntest. О, Дух Святой здесь. Der Heilige Geist ist hier. Он хочет прийти, подарить тебе любовь. Er will kommen und dir die Liebe schenken. Не закрывайся только, пожалуйста. Schließe dich bitte aber nicht. Потому что мы не хотим этих, verschließe dich nicht. Мы не хотим переживаний. Wir wollen nicht keine Sorgen haben. Обычно мы не хотим слез. Also gewöhnlich wollen wir nicht weinen. Никто не хочет не спать по ночам. Keiner möchte nächtelang nicht schlafen. Но это есть любовь. Aber das ist die Liebe. Не отвергай, потому что если ты отвергаешь эти побочные последствия, ты отвергнешь любовь. Also lehne diese Nebenwirkungen nicht ab, denn wenn du sie ablehnst, dann lehnst du auch die Liebe ab. Amen. Amen. Господь здесь. Der Herr ist hier. Пусть твой источник опять забьет. Also deine Quelle soll wieder sprudeln. Sprudeln in Jesu Namen. Jesu Namen. Любовь к Богу. Die Liebe zu Gott. Любовь к жене, к мужу. Die Liebe zum Mann und Frau. Любовь к своим родным. Die Liebe zu Verwandten. Переживания за неверующих, за грешных людей. Die Sorge um die Menschen, die an Gott nicht glauben, die verloren gehen. Переживания. Diese Sorgen um sie. За дело Божие. Die Sorge um das Werk Gottes. Это делает тебя счастливым. Das macht dich glücklich. Делает счастливым меня. Das macht mich glücklich.